schenkt in ihr weiten Raum allen Gaben zu genießen, die mir reiche Ströme fließen, die reiche Ströme fließen. Seinem Zepter wacht, und auf seinem Zepter.